wie Ihnen dieses Hörbuch am meisten nützt. Lernen durch Lehren und Tun. Falls Sie dieses Hörbuch wirklich gut nutzen und in Ihrem Leben und Ihrer Organisation tiefgreifende Veränderungen und Entwicklungen auslösen wollen, habe ich zwei einfache Ratschläge für Sie. Wenn Sie sie befolgen, kann ich Ihnen erstaunliche Ergebnisse versprechen. Zum einen sollten Sie das, was Sie lernen, andere lehren. Zum anderen sollten Sie das, was Sie lernen, systematisch anwenden, also tun. Geben Sie das Gelernte immer wieder weiter. Am besten lernen wir, wenn wir das Gelernte an andere weitergeben und es in unserem Leben umsetzen. In meiner frühen Zeit als Dozent an der Universität hielt ein Gastprofessor, Dr. Walter Gong aus San Jose in Kalifornien, ein Semester lang ein Seminar mit dem Titel »Wie man besser lehrt« für die Lehrkräfte ab. Der Kernpunkt seines Programms lautete: Wenn man die Leute zum Lernen bringen will, muss man Lehrer aus ihnen machen. Mit anderen Worten, am besten lernt man etwas, wenn man es selbst lehrt. Ich begann sofort, dieses Prinzip bei meiner Arbeit und zu Hause anzuwenden. Bis dahin hatten nur etwa 15 bis 30 Studenten in meinen Veranstaltungen gesessen. Als ich dann aber Dr. Gongs Prinzip anwendete, stellte ich fest, dass ich meine Inhalte viel mehr Studenten vermitteln konnte. Manche meiner Vorlesungen wurden von nahezu 1000 Studenten besucht. Trotzdem wurden deren Leistungen und Klausurergebnisse besser. Weshalb das so war? Wenn jeder Schüler zum Lehrer und jeder Lehrer zum Schüler wird, lernt man einfach besser. Das übliche Paradigma besagt ja, dass das Zahlenverhältnis Dozent-Studenten ganz wichtig ist. Weniger Studenten bedeuten eine bessere Lehre. Wenn Sie aber aus Ihren Studenten Lehrer machen, gewinnen Sie eine enorme Hebelwirkung. Damit verlagern Sie nämlich den Drehpunkt. Wenn wir das, was wir lernen, an andere weitergeben, gehen wir außerdem implizit die soziale Verpflichtung ein, das, was wir lehren, auch selbst vorzuleben. Wir sind dann natürlich stärker motiviert, das Gelernte in unserem Leben umzusetzen. Die Gemeinsamkeit wird zur Grundlage für eine Vertiefung des Lernens, der inneren Verpflichtung und der Motivation. Sie führt dazu, dass Veränderungen legitim werden und man Unterstützung bekommt. Sie werden außerdem feststellen, dass durch diese Gemeinsamkeit eine besondere Bindung zu den anderen entsteht, vor allem zu ihren Kindern. Halten Sie Ihre Kinder dazu an, das in der Schule Gelernte regelmäßig an Sie weiterzugeben. Meine Frau Sandra und ich haben die Erfahrung gemacht, dass es durch dieses einfache Verfahren unnötig wird, sie von außen zu ihren Schularbeiten zu motivieren. Jene, die andere an dem teilhaben lassen, was sie selbst lernen, sind die mit Abstand besten Schüler. Integrieren Sie das Gelernte in Ihr Leben. Etwas zu wissen, es aber nicht tun, bedeutet, dass wir es nicht wirklich wissen. Wer etwas lernt und es nicht tut, lernt es nicht wirklich. Anders ausgedrückt, etwas zu verstehen, es aber nicht anzuwenden, bedeutet, es nicht zu verstehen. Erst durch das Tun, durch die Anwendung, werden das Wissen und das Verstehen internalisiert. Man kann sich beispielsweise mit Tennis beschäftigen, indem man Bücher liest und sich Vorträge anhört. Solange man es aber nicht tatsächlich gespielt hat, kennt man es nicht wirklich. Etwas zu wissen, es aber nicht zu tun, bedeutet, es nicht wirklich zu wissen. Nicht durch innere Einkehr erkennen wir uns selbst, sondern durch Handeln. Wer sich bemüht, seine Pflicht zu tun, wird bald entdecken, aus welchem Holz er geschnitzt ist, schrieb Johann Wolfgang von Goethe. Wie können Sie das in diesem Buch Gelernte anwenden? Hierfür gibt es mindestens 4 Möglichkeiten. Erstens. Sie können das Buch von vorn bis hinten hören. Dann entscheiden Sie, was Sie davon in Ihrem Leben und bei der Arbeit anwenden wollen. So gehen die meisten Leute an Bücher heran. Dem zugrunde liegt das Verlangen, eine emotionale oder mentale Verbindung zum Ideenfluss eines Buches herzustellen und in diesem mitzuschwimmen. Zweitens. Sie können das ganze Buch hören und das umfassende Verständnis und die gewonnene Motivation benutzen, um es ein zweites Mal zu hören. Jetzt mit der Absicht, das jeweils Gelernte anzuwenden. Für viele Leute dürfte das sehr gut funktionieren. Drittens. Die dritte Möglichkeit wird meiner Ansicht nach die besten Ergebnisse bringen. Sie können das Buch als Jahresprogramm für Ihr persönliches Wachstum und Ihre Entwicklung betrachten. Nehmen Sie sich für jedes der folgenden 12 Kapitel einen Monat Zeit. Hören Sie das jeweilige Kapitel, lehren Sie es und wenden Sie es dann den restlichen Monat über an. Sie werden feststellen, dass Sie in den späteren Kapiteln viel profundere Erkenntnisse gewinnen, wenn Sie wirklich versuchen, das jeweils Gelernte einen Monat lang anzuwenden. Viertens. Sie können die dritte Möglichkeit auch einfach innerhalb eines von Ihnen gewählten Zeitrahmens verwirklichen. Manche Hörer möchten vielleicht schneller vorgehen, andere langsamer. Sie können jede Woche ein neues Kapitel hören und anwenden, alle 2 Wochen oder auch alle 2 Monate. Entscheiden Sie sich einfach für einen Zeitrahmen, der Ihrem persönlichen Tempo entspricht. So bleibt die Kraft der dritten Möglichkeit ungeschmälert. Sie verschaffen sich aber genug Flexibilität, um sie an ihren eigenen Kontext anzupassen. Um Ihnen, unabhängig davon, für welche dieser 4 Möglichkeiten Sie sich entscheiden, bei der Anwendung der Prinzipien aus den einzelnen Kapiteln zu helfen, habe ich eine Reihe entsprechender Ideen und Übungen zusammengestellt, die Sie unter www.der-achte-weg.org abrufen können. Sie sollten für jedes Kapitel 4 Entwicklungs- und Handlungsschritte vollziehen. Erstens, das Kapitel hören. Zweitens, mindestens 2 Leute, Arbeitskollegen, Familienmitglieder, Freunde und so weiter, den Inhalt des Kapitels lehren. Drittens, sich aufrichtig und konzentriert bemühen, die in dem Kapitel behandelten Prinzipien einen Monat lang in ihrem Leben zu beherzigen. Viertens, einem Kollegen, Angehörigen oder Freund, dem Sie vertrauen, erzählen, welche Ergebnisse Sie bei dem Versuch erzielt haben, die Ideen aus dem Kapitel in Ihrem Leben umzusetzen und was Sie dabei gelernt haben. Wir kommen nun zum ersten Teil. Finden Sie Ihre innere Stimme. Dabei sollten Sie an einen Ausspruch von Abraham Lincoln denken. Die Dogmen der ruhigen Vergangenheit eignen sich für die stürmische Gegenwart nicht mehr. Wir müssen neu denken. Wir müssen nicht nur neue Denkweisen entwickeln, sondern auch neue Fähigkeiten und Werkzeuge, die sich daraus ergeben. Leicht ist das nicht, denn es wirft uns alle aus unserer Komfortzone. Tatsache ist aber, dass eine neue Realität entstanden ist, eine neue Wirtschaft, eine neue Herausforderung. Diese neue Herausforderung, in der neuen Realität nicht nur zu überleben, sondern wirklich zu gedeihen, verlangt eine neue Reaktion, eine neue Gewohnheit. Denken Sie daran, dass Gewohnheiten im Schnittpunkt von Wissen, Einstellungen und Fähigkeiten liegen. Wenn Sie diese 3 Dimensionen des 8. Wegs entwickeln, werden Sie der neuen Herausforderung immer besser gewachsen sein und Ihre grenzenlosen Möglichkeiten immer besser ausschöpfen können.